Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 9. Januar 1789. Dies Jahr macht wahrscheinlich Epoche in deiner Geschichte, und auch in der meinigen, glaub ich, soll es nicht unbedeutend sein. Du beginnst deine akademische Laufbahn und ich meine schriftstellerische. Nach und nach söhne ich mich mit deiner Professorstelle aus. Du kannst wenigstens zeigen, was du in diesem Fache zu leisten vermagst, und nachher kannst du dich teurer verkaufen. Über die Memoir wünschte ich nur zu wissen, in welcher Ordnung du sie herausgeben willst, um gleich mit einer Sammlung anfangen zu können. Ich schicke dir im nächsten Briefe ein Verzeichnis von wichtigen englischen Memoir, die ich hier haben kann, und dann sollst du mir sagen, was du nach deinem Plane brauchen kannst. Ich schicke dir das Fragment aus Gibbon, sobald es fertig ist, und mache mich stracks an einen Aufsatz für den Merkur, jetzt oder nie. Ich fühle mich gesund und vermögend, etwas zu leisten. Eben kommt Schreiter zu uns herauf. Ich habe also jetzt nicht Zeit, dir mehr zu schreiben, nächstens mehr. Das Gedicht vergiss nicht. Grüße von M. und D. K.